Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Genau genommen beginnen die 20er Jahre ja erst in 9 Monaten. Den Rückblicken auf die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wollen wir uns dennoch schon jetzt anschließen. Wir senden ein Gespräch mit der Künstlerin Hanna Höch, das Wolfgang Peth am 4. März 1973 im Deutschlandfunk führte. Hanna Höch, geboren am 1.11.1889 in Gotha, gestorben am 31.05.1978 in Berlin, gehörte in der Weimarer Republik zu den Vertreterinnen des Dadaismus. Von den Nationalsozialisten erhielt sie Ausstellungsverbot. Mit Gelegenheitsarbeiten überlebte sie das Dritte Reich. 1965 wurde sie Mitglied der Akademie der Künste in West-Berlin. Wolfgang Peth und Hanna Höch konzentrieren sich in ihrem Gespräch auf die 20er Jahre, eine Zeit, wie Frau Höch am Ende sagt, in der alles intensiver erlebt wurde. Ein zeitgenössisches Foto, datiert vom 5. Juni 1920, zeigt einen Blick in die erste internationale Dada-Messe. Sie fand statt in der Berliner Kunsthandlung Dr. Otto Burchardt, den die Dadaisten den Finanzdada getauft hatten. An den Wänden hängen Arbeiten von George Gross, Otto Dix und John Hartfield. Unter der Decke schwebt eine mit Engelsflügeln und Schweinskopf versehene Offiziersuniform. Überall, wo ein Plätzchen an der Wand frei ist, kleben Schilder mit Devisen: Dada ist politisch, Dada ist Blödsinn, nehmen Sie Dada ernst, es lohnt sich, oder Dilettanten, erhebt euch gegen die Kunst. Unter den Künstlern, die das Foto wiedergibt, sitzt damenhaft ein zierliches junges Mädchen mit Pagenhaarschnitt, Hanna Höch. Was wollte Dada in Berlin? War es ein Aufstand gegen die Kunst, ein moralischer Appell, eine poetische Tat, eine politische Aktion, ein metaphysischer Ulk, ein Nonsens mit Methode, ein Protest ohne Inhalt? Berlin war geformt durch die Ereignisse, die sich hier ganz ausgeprägt zeigten, nämlich der Zusammenbruch nach dem Krieg und die daraus folgenden chaotischen Zustände und die Revolution. Und auf der Straße ging es ja überaus lebhaft zu. Das war ja echte Revolution. Und da wird sich auch im geistigen Leben das anders abspielen als wie in ruhigen Zeiten. Das ist selbstverständlich. Und diese Zeit, das war ja nun unmittelbar nach dem Krieg, nach dem Ende des Krieges. Also die erste Kontaktaufnahme mit anderen Geschehnissen im kulturellen Leben auf der ganzen Welt. Und das war für uns hochinteressant, denn wir waren abgeschnitten, hermetisch abgeschnitten, wie ein jeder Krieg das macht. Da ist natürlich automatisch ein Aufbruch, ein ganz großer geistiger Aufbruch auch. Und dass das in Berlin zusammenfiel mit diesem politischen Aufruhr, das ergab natürlich die Richtung sehr stark ins Politische. Dada, dass seine Absicht, den Bürger aus der Lethargie aufzuschrecken, schon in der Wahl seines provozierenden Unsinnsnamens kundgetan hatte, gab es in Zürich, wo 1916 das Cabaret Voltaire eröffnet worden war, in Köln, Paris, New York, Hannover. Oft waren dieselben Künstler oder Antikünstler beteiligt, so der Arzt und Schriftsteller Richard Hülsenbeck in Zürich und Berlin. In Berlin, wo die Auseinandersetzungen eine zusätzliche politisch-revolutionäre Schärfe gewannen, gehörten der Weltverbesserer Johannes Bader dazu, die Brüder Wieland Herzfelde und John Hartfield, Verleger und Literat der eine, Maler und Grafiker der andere, der sozialkritische Zeichner und Maler George Gross, Rohl Hausmann, ein, wie Walter Mehring intitulierte, Haudegen der Dada-Polemik vom Schlage der Hussiten, das streitsüchtigste, aufbrausendste Dada-Kempe. Mit ihm war Hanna Höch mehrere Jahre lang eng befreundet. Ich gehörte ja auch nach Aussage von Hausmann gar nicht zu den Dadaisten, aber ich stand ihnen ganz nah und ich nahm an den Ausstellungen teil, aber in den Manifest habe ich nicht unterschrieben oder so. Auch an den ersten Soireen war ich natürlich dabei, habe auch mal mitgemacht, so irgend so eine Pauke geschlagen, wenn Hülsenbeck also ein buddhistisches bruitistisches, wie nennt sich das, bruitistisches Gedicht oder so, eine Symphonie von Golischew gemacht wurde, ja. Naja, das war denn mit drin. Wie kommt denn nun ein junges Mädchen aus Gotha, das bürgerlich aufgewachsen ist, wie kam das nun in diesen Kreis? Ich war zuerst in einer kleinen Stadt und wollte und musste hierher und war auch vorher schon in Berlin öfter gewesen. Ich wollte weiterkommen und wollte studieren. Und das war zu der Zeit schwer, aber endlich hatte ich es erreicht und da stürzte ich mich mit heller Begeisterung in das Berliner geistige Leben auf allen Gebieten. Ja, und ich lernte Hausmann also 15 kennen. Da war ich nun eben als Schülerin bei Orlik angefangen und da lernte ich ihn kennen und wurde dann auch gleich in den Sturmkreis eingeführt, der da ja eine Rolle spielte. Und und von da aus war ich dann dabei. Das war einfach gegeben. Teilten Sie die politischen oder sozialen Vorstellungen Ihrer Freunde, auch wenn Sie die nicht unbedingt in die Kunst hineinnehmen wollten? Ja, teilte. Natürlich war jeder, nach einem verlorenen Krieg, gegen den Krieg, das ist ganz selbstverständlich, wenn das nicht sowieso schon ist, bei mir war es natürlich schon viel, viel früher, denn als 1914 der Krieg ausbrach, da fiel mir erstmal die Welt zusammen, zum ersten Mal, denn bis dahin war ich behütet, also relativ in einem behüteten Form aufgewachsen und jetzt 14 brach der Krieg aus und damit für Menschen wie ich bin bestimmt alle Vorstellungen, die bisher von der Welt vorhanden waren. Obgleich ich schon eine gewisse Freiheit erworben hatte, indem ich nämlich sehr früh mich mit philosophischen Dingen beschäftigt habe. Ich habe sehr, sehr früh, gleich nach Ende der Schule, was relativ früh bei mir war, angefangen zu studieren, mich mit den großen Philosophensystemen zu befassen. Also ich ging nicht wie ein naives Kind hinein, aber das praktische Erleben, Krieg ist ausgebrochen, das war ungeheuer. Erst kurz zuvor hatte Hanna Höch bei ihrem Vater, einem Versicherungsdirektor in Gotha, es durchgesetzt, in Berlin an der Kunstgewerbeschule studieren zu dürfen. Später folgten Unterrichtsjahre an der staatlichen Lehranstalt des Kunstgewerbemuseums bei Emil Orlik. Vom Ausbruch des Krieges erfuhr Hanna Höch auf einer Reise. Na, das ist beinahe eine romantische Sache. Ich hatte ein Stipendium bekommen, das war im ersten Jahr, habe ich auf der Kunstgewerbeschule Charlottenburg angefangen. Und da kriegte ich ein Stipendium zu der Werkbund-Ausstellung nach Köln und zog also mit ein paar Leuten, die das auch hatten, höchst begeistert nach Köln. Und da wurden wirklich neue Dinge gezeigt, für damalige Zeit neue. Zum Beispiel Sherbert Glas Architektur spielte auf dieser Ausstellung eine große Rolle. Es gab Glasbauten und Dinge, die wie nun für uns ganz neu waren. Und wir schlossen an eine kleine Reise und kamen auf den Niederwald. Wir wollten auf das Rheintal auch mal hinunterschauen. Da war diese Germania. Also wir stehen auf der Plattform. Das ist ja landschaftlich interessant. Uns hat ja nicht diese Germania interessiert. Da kommt eine neue Gruppe herauf, Engländer waren es, und die riefen herauf nach unserer Plattform, der Krieg ist ausgebrochen. Das hieß für uns, dass wir nun schnellstens irgendwie nach Hause, jeder wollte nun, die Ausländer flohen und wir, also bereits auf unserer Rückreise mussten wir im Viehwagen, weil die Züge schon alle für die Wehrmacht, das war ja ein Blitzangriff und das gesamte Eisenbahnnetz war also bereits militärisch belegt und jeder, der nach Hause kommen musste, sehen, wie das nun ging. Und für die Kunst hieß es zunächst oder für das gesamte kulturelle Leben erstmal eine Zäsur, ein Abschnitt, ein Aufhören. Das künstlerische Ausdrucksmittel, dessen sich Hanna Höch Zeit ihres Lebens mit Vorliebe bediente, ist die Collage. Collage kommt von französisch coller, kleben. Das Wort bezeichnet das Zusammenkleben, die Zusammenstellung und Zusammenfügung von Material, das unterschiedlichster Herkunft ist. Ihr Entree in die bildende Kunst verdankt die Collage, von einzelnen Vorläufern abgesehen, dem französischen Kubisten. Stillleben von Picasso mit eingeklebten Ausschnitten aus Zeitungen und Notenblättern datieren von 1912. Die Berliner Dadaisten und mit ihnen Hanna Höch gingen freilich nicht von der Malerei der Pariser Avantgarde aus. Frau Höchs erste Collage mit künstlerischem Anspruch entstand im Jahre 1916. Es war aber keineswegs ihre erste Arbeit dieses Genres. Die Fröbel-Schulen, die haben schon vor dem Krieg, vor dem Ersten Weltkrieg, die Kinder beschäftigt mit so schönen Glanzpapierheften, und die durften und konnten, sollten da kleben, damit die Kinder beschäftigt waren. Also das war bereits irgendwie vorhanden. Aber ich habe da schon versucht, da irgendwie nette Dinge damit zu machen. Und das ist also viel früher. Und meine erste Collage, die fällt also auf 1904. Ja, ich habe sie noch. Eine kleine Landschaft, in dem Fall unseren Garten mit einem Figürchen, das nach meinem Schwesterchen, dem Jüngsten, das existiert. Das lehnt da an einem Baum, habe ich schön munter geklebt, ganz hübsch so ausgeschnitten. Und die Bäume und alles. Und das ist eigentlich meine, farbig sehr hübsch. Und das ist meine erste Collage. So, das ist sie wirklich. Meine Handfertigkeit, der machte das Spaß, solche Sachen zu verwenden. Natürlich nicht systematisch und an Kunst natürlich überhaupt nicht gedacht. Aber während des Krieges hat sich das Foto riesig technisch entwickelt. Ich erinnere genau, im Ersten Weltkrieg habe ich die ersten Luftaufnahmen gesehen, von der Wehrmacht gemacht, über dem Niltal. Die Fotomontage, die wurde wirklich erst um diese Zeit eingebracht, nach dem Ersten Weltkrieg. Da floss das Material viel reicher, und zugegeben, durch die schon vorhandene merkantile Verwendung in Collagenform sind wir darauf gekommen. Denn dieses ist eine Tatsache, dass Hausmann und ich, wir haben gefunden, ein ulkiges Bild, was so sehr viel verbreitet war, Soldatenbild, was in den Familien aufgehängt wurde, vor allem an der See. Die Söhne im Militärdienst leisteten, die schickten dann so ein Bild, oder die Eltern machten das. Es waren die Embleme der Wehrmacht oder des Kaiserreichs sogar, Fahnen und so weiter drumherum. Und dann stand der Rekrut 4 oder 5 Mal auf dem Bild. Also das war ein Stich bis jetzt, was ich erzähle. Da waren aber hineingeklebt nun der Kopf des jeweiligen Sohnes, sodass der da stand, jedes Mal in einer anderen Montur, und da wurde dann der Kopf drauf geklebt. Einmal auch mit Helm und jeweilig das Gesicht des Bauernsohnes oder des Sohnes. Und das hatten sehr viele Familien damals, hängten sich das zum Andenken oder für den Sohn oder für sich auf. Und das sahen wir, und das regte uns an, diese Kombination nun weiterzuführen von Collage und Fotomontage. Und das verquickte sich dann sehr. Ich habe gesagt, oh, das ist großartig, das muss, nun kann man das verwenden. Und ich tat es intensiv und bis heute. Was sehen Sie so als den spezifischen Reiz dieser Kunstform Collage? Ist es, dass da nun ganz verschiedenartige Welten im Material zusammenprallen? Ja, das ist es. Dass man eben eine Vielfalt zusammenbauen kann mit Fantasie, alles machen, überhaupt alles, nicht? Jede Form, man kann es so und so und so und so auswerten, in jeder Form. Darum war ich immer so bestrebt, oder ich sah schon voraus, dass es kommen würde, dass man auch damit reiche künstlerische Arbeit dann bringen kann mit über diese Fotografie. Die Poesie, die bei dem Zusammenprall des Verschiedenartigen entsteht, die Collage als fantastisches Spiel und als ernsthaft nach Form und Farbe durchgearbeitete Komposition, ist der Beitrag, den Hanna Höch in die Berliner Dada-Gruppe einbrachte. Auch die Freude am ästhetischen Experiment und die solide Kenntnis der unterschiedlichsten künstlerisch-handwerklichen Techniken. Sonst überwog bei den Berliner Dadaisten das politische Interesse, das sich dank des aktualitätsbezogenen Materials der Fotomontage pointierter als in jeder anderen Gattung vortragen ließ. Auch von Hanna Höch gibt es bissige Satiren und kritische Zeitpanoramen wie die große Collage »Der Schnitt mit dem Küchenmesser«, eine aktuelle Reportage mit Massenaufruhr, einem Friedrich Ebert, der nicht unpassend als Equilibrist dargestellt ist, mit Einstein, dessen Haupt allerlei Maschinenzeug entsteigt, mit Dada-Freunden, Großstadtarchitektur und Kugellagern. Aber die Liebe der leidenschaftlichen Gärtnerin Hanna Höch gehörte doch den Zauberwäldern, Textilbäumen und Dada-Gärten, den Mondfischen, Wasserspiegeln und tanzenden Stadtstrukturen. So war es auch kaum ein biografischer Zufall, dass sie mit dem toleranten Künstler, Poeten und Erzromantiker Kurt Schwitters eine lebenslange Kameradschaft und Seelenfreundschaft verband. Schwitters war es, der ihr das H hinter dem Vornamen Hanna verschrieb, auf das man ihren Namen, ganz wie Anna, seine Anna Blume, von hinten wie von vorne lesen könne. Auch Schwitters, auch, er vor allem, kollagierte und montierte, nahm sich der armseligen, missbrauchten und beschädigten Alltagsdinge vom Fahrschein bis zum Kinderwagenrad an und verhalf ihnen in seinen Bildern, Reliefs und Plastiken zu einem dauerhaften, besseren Dasein. Schwitters, ein zweiter St. Franziskus, der das Unrecht wieder gutmachen will, das der Mensch an den Dingen seines alltäglichen Umgangs begeht, das Mitleid als künstlerischer Impuls. Bestimmt hat es mitgespielt. Schwitters war ein sehr fantasievoller Mensch. Er war auch ein guter Mensch. Das ist aber bestimmt nicht allein das Maßgebende, hat mitgespielt, aber maßgebend ist auch, dass die armselige Zeit, die nämlich unser Material, ich habe jede Verlobungskarte oder so, das waren Kostbarkeiten, die mussten auf der Rückseite, sind die dann bemalt worden, weil wir hatten ja nichts. Das waren Luxussachen, gutes Papier, edles Papier. Wer nicht noch was hatte von früher oder wenn man gar wie ich aus einer alten Schlossbibliothek irgendwelchen Abfall finden konnte, wo man weiße Stücken Papier, altes womöglich, ja, waren alles Kostbarkeiten. Schwitters hatte gefunden, dass man das auch verwerten könne, wenn man eben wie man alles machen kann, wenn man es kann. Und er sammelte und machte und dann wurde es einem Reinigungsprozess unterworfen und dann wurde davon Kunst gemacht. So war's. Hanna Höch durfte denn auch in Schwitters Märzbau zwei Nischen und nicht nur eine, wie die anderen Freunde, ausstatten. Der Märzbau, wie die Märzbilder nach einer Silbe des Wortes Kommerzbank benannt, war eine fantastische Raumcollage, halb Plastik, halb Grotte, die Schwitters Haus in der Waldhausenstraße Hannover allmählich durchwucherte. Es ist eine tolle Sache gewesen und Schwitters war mit Leib und Seele an der Sache beteiligt. Denn manchmal in Berlin, wenn er ein paar Tage hier war, dann sagt er nicht, ich muss nach Hause zu Frau und Kind, er musste zum Märzbau. Und das ist wirklich, da hielt er es nicht mehr aus, wurde nervös, ich muss nach Hause, der Märzbau, wirklich war. Und dann wurde weiter gebaut und er hat ja bis so lange, wie es eben überhaupt möglich war, daran gebaut. Und dass dieser Märzbau zugrunde gegangen ist, das ist eine Sache, die wirklich für so die, na, sagen wir, die Kunstelite oder die Leute, die nun die letzten, den Spürsinn haben für so erstmalige oder einmalige Dinge, ist es eine Delikatesse, ist nicht das richtige Wort, es ist eine großartige Sache gewesen. Was da hineingeheimnisst und hineingebaut worden ist und nicht mal von ihm allein. Großzügig hat er dann also bestimmten Leuten alles da, hat er gesagt, hier sind alle, hat er die Türen aufgemacht, Material, mach. Er wollte immer, man sollte am Märzbau auch weiterarbeiten. Das fand er schön, wollte er. Später ist der Märzbau eine großzügig, amüsante, auch vom Technischen her vollkommene Sache geworden. Das war sie zuerst nicht. Zuerst war sie, wie eine Collage ist, ein im Grunde ist, ein Zusammenraffen von Dingen, die nicht zusammengehören und sie zusammen zwingen und auf amüsante Weise, auf ungeheuer, weil die Fantasie kann mit der Collage unheimlich arbeiten. Das ist nun mal drin. Das sehe ich an meiner eigenen Arbeit, dass ich bin nur 50 Jahre oder wie lange dabei damit beschäftigt. Aber ich weiß, ich könnte Hunderte und Tausende machen, wenn ich die Zeit hätte und die Kraft und so, ja. Denn das ist einfach, das nimmt kein Ende. Das wird sich von allein weiterführen, weil es drin ist. Ich habe Sie was ganz Handgreifliches noch nicht gefragt. Wovon haben Sie denn eigentlich gelebt in den 20er Jahren? Naja, verkäuflich waren die Dinge doch noch kaum damals. Nein, überhaupt nicht. Also mein Geld, was ich mit künstlerischer Arbeit verdient habe, das ist so lächerlich, dass man... Aber ich habe, also das kann ich ganz klarstellen, erstmal während schon meines Studiums 3 Tage studiert und 3 Tage gearbeitet bei Ullstein im Verlag und ganz fest angestellt 3 Tage. Ja, ich habe eigentlich alles gemacht, was anfiel. Handarbeiten, Bäumchenstickerei musste ich auch mal machen oder Vignetten oder ich hatte ja auch sehr viel Schrift getrieben, seriös, hat auch sehr viel Freude gemacht. Also ich kann mit Schrift, war bei Sütterlingen, habe ich belegt gehabt und habe das richtig gelernt. Für die Künste bedeutete das Berlin der 20er Jahre Wegkreuzung, Durchgangsstation, Schaltstelle. Die internationalen Verbindungen waren eng geknüpft, nach Frankreich und zum italienischen Futurismus schon vor dem Ersten Weltkrieg, nach 1918 auch zum russischen Konstruktivismus und zu den holländischen Künstlergruppen, vor allem zum Style, diesem großen Versuch einer einheitlichen Lebensgestaltung mit elementaren bildnerischen Mitteln. Style hatte eine ganz eigene, gewachsene Sache entwickelt, und zwar, was ich sehr früh ausgesprochen habe, dass Style nur in Holland entstehen konnte, nämlich die Blumenfelder, die, wenn man die holländische Landschaft kennt und ihre Eigenart, ihre wirkliche Eigenart, das ist ja Style. Da liegen diese riesigen Handtücher, farbigen in der Landschaft. Und Mondrian und Duisburg oder Husser und die haben ja alle dieselbe Tendenz, die Fläche irgendwie lebendig zu machen in Flächenform. Es bewegt sich in Flächen, die in einer bestimmten Symmetrie zusammengebaut werden und die sprechen, und zumal damals sehr laut sprachen, weil die Innenarchitektur ja auch diesen Weg ging, diese große Vereinfachung. Da standen in diesen schlichten Wänden, die manchmal farbig waren, diese ganz strengen Bilder sehr gut. Die Möbel passten sich dem auch an, denn damals vor allem die Mies van der Rohe Möbel oder Rietveld-Möbel gar nicht, die waren ja ganz eingepasst in diese Styleform. Was ich sehr merkwürdig finde, Sie haben ja sehr guten Kontakt zu Style-Leuten gehabt und Sie haben als Künstlerin ja etwas völlig anderes gemacht als Duisburg oder Mondrian oder so. Wie ging das zusammen? Ich möchte sagen, ich habe doch auch Neues versucht. Und für uns war alles interessant, was neu und erstmalig war. Und ich glaube, auch die anderen, mehr oder weniger, hat man das doch toleriert. Die Männer, die sind oft dann aneinander geraten, wenn sie nun diesen verschiedenen Gruppen und damit Stilen nachgingen. Aber das lag bei mir überhaupt nicht drin, denn ich ging ja auch in Museen, was übrigens auch mit Hausmann oder so, wir und Schwitters, wir sind auch in Museen gegangen, wir haben uns auch mit den alten Dingen befasst. Nicht nur das, wir haben sie, ach ja, geliebt. Wir waren ja nicht abgeschlossene Leute, die sagten, dass nur dieses gibt es oder gar die Alten sind Idioten. Au contraire. Wir haben sehr viel gelernt. Und noch eins kommt dazu, die Natur, Gebundenheit. Auch diese Dinge haben nicht nur bei mir höchst eine Rolle gespielt. Das haben die anderen auch gehabt, ganz bestimmt. das ist dann nicht so in Erscheinung getreten, weil sie eben, wie gesagt, sich intensiv auf die neuen Dinge festlegten. Aber ich habe auch immer den Wunsch gehabt, die einzubeziehen oder das, was ich Gutes wusste oder hatte, mit einzubehalten. Ja, das ist immer gewesen und ist bis heute und hätte ich nie aufgegeben, bewusst nicht. Kunst, Natur, Technik, das eine wie das andere, nicht aber das eine auf Kosten des anderen, die Offenheit nach allen Seiten gehörte zu den Tugenden der Avantgarde von damals. Aufgelockert war ein charakteristisches Wort der späteren 20er Jahre. Aufgelockert sollten die neuen Städte sein und aufgelockert, unverkrampft, dem Nächsten kameradschaftlich zugetan, der Mensch, der sie bewohnte. In den besten Augenblicken dieser Epoche schien ein gegenseitiges Geben und Nehmen über die nationalen Grenzen hinweg möglich, zeichnete sich eine internationale des guten Willens ab. Ich erinnere so viele Dinge, die uns faszinierten. Und ich bin mit Morley zum Beispiel, die erste Armstrong, die erste Musik auf diesem Gebiet, nicht? Das mussten wir natürlich erleben. Ich will nicht sagen, dass ich das wunderbar fand, aber man musste es erleben, dass wir hörten das zum ersten Mal. Wir sahen zum ersten Mal sich da einen solchen Menschen mit dem Instrument da abrackern. Heute ist das gang und gäbe und nichts, aber das war eben erstmalig, ja. Wie vorher schon aus Afrika, die Kunst, die haben wir ja alle noch nicht gekannt. Diese ganze afrikanische Kunst kam doch erst da, wir sahen zum ersten Mal diese Dinge. Auch Laszlo Moly Nagy, Hannah Höchst Begleiter im Armstrong-Konzert, konstruktivistischer Maler, Kunstingenieur, Designer und Lehrer am Bauhaus, arbeitete mit Fotomontagen. Moly Nagy ging aber nicht nur mit vorgefundenem Bildmaterial um, er experimentierte selbst mit Kamera und Filmkamera. Praktische Filmerfahrungen hatten übrigens auch die Brüder Herzfelde und George Gross. Ein Filmereignis, das Frau Höch zusammen mit Moly erlebte, fasziniert die 83-jährige Künstlerin noch heute, wenn sie in ihrem von Blumen fast zugewachsenen kleinen Haus in Berlin-Heiligensee davon erzählt. Film ist noch ein Thema, was eine ganz große Rolle gespielt hat, denn der hat sich zu der Zeit nun eben riesig entwickelt. Die ersten Zeitlupenfilme, naturaufgenommen, habe ich mit Morley gesehen. Uns blieb der Atem weg, als wir das sahen. Da eine Chrysantheme geschlossen, die mit Zeitlupe immer wieder aufgenommen ist und nun also in einer Minute sich abspielte wie eine Chrysantheme. Diese, ich weiß nicht, Lockenköpfe nannten wir die, diese ganz großen mit den furchtbar vielen Blättern, diese großen Züchtungen. Diese von der Knospe sich entwickeln und wie die da drin das anfängt zu leben, im Mittelpunkt dieser Knospe und wie das sich quält und plötzlich wirft es ein Blatt heraus, das erste, nach der anderen Seite das zweite und plötzlich wirft es nach allen Seiten, rollt es die Blätter und über diese riesen Leinwand in dem Asta-Kino, damals war eine riesen Wand, diese einzige Pflanze, die da sich wie ein Tier aufwirft und ausbreitet und dann also ein ungeheuer lebhaftes, lebendiges Bild. Das hat uns hingerissen. Das war also zum ersten Mal eine Entwicklung, die sich auf vielleicht 3 Wochen oder so ausstreckt, wurde da nun innerhalb einer Minute abgerollt. Ja, das ist kolossal gewesen. Würden Sie sagen, dass die 20er Jahre eine Zeit war, wo man intensiver erlebt hat? Ja, ungeheuer intensiver, ungeheuer. Unwahrscheinlich. Das ist der große Unterschied zwischen dem heutigen und dem damaligen. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Wir haben alles viel intensiver erlebt. Wolfgang Pehn sprach mit der Künstlerin Hannah Höch, Erstsendung im DLF am 4.3.1973. Lush Life, Sie hörten das Rias Tanzorchester. Der zweite Teil dieses Morgens gehört dem Schriftsteller Friedrich Thorberg. Thorberg, geboren am 16. September 1908 in Wien, nahm im September 1968 für den Rias biografische Notizen auf, selbst eingesprochen und, wie Sie feststellen werden, höchst unterhaltsam. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise in ein Wien der Vergangenheit, charmant und manchmal böse, verfasst mit einer Ironie, die den Autor immer selbst einbezieht. Der Sammelband Heiteres vom Totenbett, der zu den zahlreichen niemals ausgeführten Plänen Friedrich Thorbergs gehört, hätte auch jene sonderbare Grabsteininschrift enthalten sollen, die dem abortiven Herausgeber vor vielen Jahren auf einem kleinen Wiener Vorstadtfriedhof aufgefallen war. Hier ruht unsere liebe Mutter Aloysia Gschwendner 1876 bis 1929 im Tode vereint mit unserem unvergesslichen Vater Franz Gschwendner, Gastwirt, 1873 bis. Die zweite Jahreszahl fehlte. Der Gastwirt Gschwendner war zur Zeit der Errichtung des Grabsteins noch am Leben gewesen, wollte dereinst neben seiner Aloysia bestattet sein und hatte Vorsorge getroffen, dass auf dem Grabstein, wenn's einmal soweit wäre, nur noch das Todesjahr eingemeißelt werden müsste. Dergleichen ist zumal bei Familiengräbern, deren Inhaber sich am Anblick ihrer künftigen Ruhestätte im Voraus zu erfreuen wünschen. Morgen können wir es nicht mehr, heißt es bei Schiller, häufig der Fall und nicht weiter bemerkenswert. Das eigentlich Bedeutsame der Inschrift war, dass der Gastwirt Gschwendtner sich schon zu Lebzeiten für unvergesslich hielt oder seinen Nachkommen den Auftrag gegeben hatte, ihn für unvergesslich zu halten. Er war ein Bahnbrecher. Ehre seinem Andenken und Friede der Asche, zu der er mittlerweile wohl geworden ist. Von solcherlei wehmütigen Gedanken wurde Friedrich Thorberg überkommen, als man ihm die Niederschrift eines Nachrufs zu Lebzeiten abforderte. Dass diese Abforderung ihn zu einem Zeitpunkt ereilte, da ebenso gut, gewissermaßen fürs selbe Geld, auch schon wirkliche Nachrufe auf ihn hätten erscheinen können, beunruhigte ihn nicht so sehr wie die vom seligen Gschwendtner inspirierte Frage, ob er sich für unvergesslich halten dürfe. Nach einigem Nachdenken kam er zu dem Ergebnis, eher nicht. Oder wie der von ihm über alles geliebte Schweig sich ausgedrückt hätte, melde gehorsamst, das herr ich nein. Und da Thorberg besonders im Anekdotischen einer an Zwangsneurose grenzenden Assoziationsmanie unterlag, fiel ihm sogleich ein anderer Ausspruch des braven Soldaten ein. Das menschliche Leben im Allgemeinen, melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, ist so kompliziert, dass das gewöhnliche Leben von einem einzelnen Menschen dagegen ein Dreck ist. Thorberg hatte immer davon geträumt, einmal ein Buch zu schreiben, dem sich dieser Ausspruch als Motto voranstellen ließe. Es blieb, wie so vieles andere, ein Traum, und zwar ein für Thorberg typischer Traum, Vorrang des Nebensächlichen vor der Hauptsache, des Einfalls vor seiner Tragkraft, der Arabeske vor der Substanz, des Mottos vor dem Buch. Kurz gesagt, in einer Sprache, die er um ihren präzisen Zugriff seit jeher beneidet hat, Second Things First. Man könnte das beinahe als sein Lebensmotto bezeichnen. Ehrlich genug, sich nicht unter die Unvergesslichen einzureihen, wollte er immerhin die Möglichkeit nicht ganz ausschließen, in einigen Jahrzehnten zum Gegenstand einer vorübergehenden Wiederentdeckung zu werden. Irgendein findiger Außenseiter, so ließ er sich's vorschweben, stieße durch Zufall auf eines seiner Werke, ja, aber auf welches? Nämlich auf ein Werk welcher Art? Hier liegt der genauer der Fünfspalt, der sich so tragisch durch Thorbergs Leben zieht. Sind es doch mindestens fünf Gebiete literarischer Betätigung, auf denen er hervorgetreten ist, und wenngleich sein Hervortreten auf keinem dieser Gebiete unbemerkt blieb, bis ganz nach vorne hat es ihn nie geführt. In eine ganz erste Reihe ist er dort, wo es ihm wirklich darauf ankam, nie gelangt. Wäre er der Witzbold, zu dem ihn manche Neider abwerten möchten, in Wahrheit missgönnen sie ihm nur seine schon erwähnte Assoziationsfähigkeit, laut Schopenhauer ein Zeichen von Genialität, und seine nahezu talmudisch organisierte Denkschärfe, er würde sich zur Verdeutlichung seiner Situation in das humorige Klischee retten, dass die Lyriker ihn für einen Romancier halten, die Romanciers für einen Parodisten, die Parodisten für einen Theaterkritiker, die Theaterkritiker für einen Feuilletonschreiber und so rundum. Indessen liegt ihm nichts ferner als Ausflüchte dieser Art. Er hat sich auf allen fünf Gebieten durchaus autochthone Anerkennung erzwungen, also die Anerkennung der auf dem betreffenden Gebiet Heimatberechtigten. Die Romanciers mussten ihn als einen der ihren ebenso zur Kenntnis nehmen wie die Verfasser von Parodien und Polemiken, die Theaterkritiker ebenso wie die Verfasser von Essays und Feuilletons, und den Lyrikern blieb das nur deshalb erspart, weil er es hier an dem erforderlichen Nachdruck fehlen ließ, Nachdruck in jeglichem Sinn, auch in Anthologien und Jahrbüchern. Ja, mehr als das, beziehungsweise weniger. Auf dem Gebiet der Lyrik hat er seine niemals sehr vehementen Bemühungen, sich durchzusetzen, überhaupt aufgegeben. Warum er das tat, wäre ein eigenes Kapitel, das hier nicht zu schreiben ist. Hier genüge die Andeutung, dass er die alten lyrischen Formen nicht mehr als zulänglich empfand und die neuen nicht mehr als Lyrik, ein Dilemma, dem er sich 1958 durch die Publikation eines resümierenden Auswahlbandes Lebenslied, Gedichte aus 25 Jahren, endgültig entzog. Dabei lag ihm die Lyrik von Anfang an besonders am Herzen und war nicht nur seine erste, sondern jahrelang seine einzige literarische Ausdrucksform. Es muss allerdings hinzugefügt werden, dass es sich hier um sehr frühe Jahre handelte. Beträchtlich später geschah es einmal, dass eine ihm nahestehende Dame von großem Liebreiz im Verlauf einer Auseinandersetzung ihre dunklen Augen lange auf ihm ruhen ließ und kopfschüttelnd sagte: »Du musst ein widerliches Kind gewesen sein.« Er war es. Er war so richtig das, was man einen frühreifen Judenbuben nennt. Mit 5 Jahren konnte er lesen und schreiben, mit 6 begann er Reime zu produzieren und trug mit 7, als er die 2. Klasse der Volksschule in der Grünen Torgasse zu Wien besuchte, im Kriegswinter 1915-16 eigene patriotische Gedichte vor. Das alles ist abstoßend genug. Noch bedenklicher, ja, schlechterdings entlarvend wird es dadurch, dass ihm Brocken jener Gedichte bis heute in Erinnerung geblieben sind und dass er das graublau karierte Wachsleinwandheft, in das er sie eintrug, von 1915 an nicht nur ständig weiter benützte, sondern, nachdem er es vollgeschrieben hatte, auch weiter aufbewahrte. Offenbar war er schon als 7-Jähriger fest überzeugt, dass er die Dichterlaufbahn ergreifen würde, und seine Frühreife ist ihm tatsächlich noch jahrzehntelang erhalten geblieben. Er hat, wie er schon als knapp 20-Jähriger beim Erscheinen seines ersten Romans stolz von sich sagen durfte, eine große Zukunft hinter sich. Jenes Wachsleinwandheft kam ihm übrigens erst 1938 abhanden, als seine immer noch vielversprechende Entwicklung jäh unterbrochen wurde, weil die Weltgeschichte dazwischen und ihn in den Hintern trat. Der Tritt beförderte ihn zuerst über die Schweiz nach Frankreich, wo er sich 1939 freiwillig zum Kriegsdienst meldete, und schließlich via Spanien und Portugal in die Vereinigten Staaten, die er 1950 verließ, um nach Wien zurückzukehren. Auch das wäre ein eigenes, hier nicht zu schreibendes Kapitel. Dem Leser oder Hörer fällt allmählich auf, dass selbst hier im engen Rahmen eines Nachrufs immer wieder von etwas zu Schreibendem die Rede ist, welches nicht geschrieben wird. Zurück zu Thorbergs Anfängen. Als Dichter galt ihm also lange Zeit nur einer, der Gedichte machte. Wer Prosa schrieb, war ein Schriftsteller. Von dieser reichlich primitiven Unterscheidung ist er niemals gänzlich losgekommen. Im Gedicht sah er die eigentliche Legitimation, sozusagen die carte d'identité des Poeten. Diese Bezeichnung hätte er für sich selbst freilich nicht in Anspruch zu nehmen gewagt. Er wollte am liebsten als homme de lettres gelten, was es im Deutschen nicht gibt. Literat ist etwas anderes und spürbar Geringeres. Einem homme de lettres, so schien ihm, wird aus seiner Vielseitigkeit kein Strick gedreht. Das aber war's, womit Thorberg es immer wieder zu tun bekam, mitunter auf eine recht schmerzhafte Weise. Besonders schmerzte ihn ein Erlebnis, das ihm durch einen befreundeten Buch vermittelt wurde, zur Zeit, da er im Bewusstsein der interessierten Öffentlichkeit fast ausschließlich als Herausgeber des Forum 1954 bis 1965 und nebenher als Theaterkritiker figurierte, erschien eine Jubiläumsausgabe seines Schüler Gerber, und jener Buchhändler berichtete ihm, dass ein Käufer sich zweifelnd erkundigt hätte, ob der Autor des Buchs vielleicht derselbe Thorberg sei, der das Forum herausgibt. Das war kein geringer Schock für den damals ohnehin schon um seine literarische Existenz Besorgten. Es war geradezu ein Alarmsignal und, wie wir heute wissen, der erste Anstoß zu seinem Entschluss, sich vom Forum zurückzuziehen und sich wieder ganz der Literatur zu widmen. Ein Vorhaben, das ihm, wie wir heute gleichfalls wissen und ohne Überraschung feststellen, keineswegs wunschgemäß geglückt ist. Über die immanenten Gefahren seiner Vielseitigkeit war Thorberg sich schon lang zuvor klar geworden, nicht ganz so bald wie über seine blaugrau karierte Berufung zum Dichter, aber noch immer viel zu frühzeitig, als dass es für ihn schon statthaft gewesen wäre, sich darüber zu äußern. Er tat es dennoch, und zwar vermittels einer Eintragung in sein Tagebuch, mit dem er übrigens wie mit so mancher anderen pompös in Szene gesetzten Unternehmung nicht sehr weit kam. Auch spätere Versuche ähnlicher Art fanden alsbald ein unrühmliches Ende, wobei, ausnahmsweise zugunsten Thorbergs, geltend gemacht werden darf, dass er anstelle von Tagebüchern eine Korrespondenz führte, die schlechthin ruinöse Dimensionen annahm. Es wird sich vermutlich zeigen, dass gut die Hälfte alles jemals von ihm Niedergeschriebenen und nicht das Schlechteste aus Briefen bestand, für die er einen unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit und Sorgfalt bereithielt. Trotz aller Eitelkeit, die ihm zu eigen war und die er durch eine kokette Selbstironie zu tarnen suchte, in seinen Briefen nahm er niemals auf die Nachwelt bedacht, immer nur auf den Partner. Jeder einzelne Brief, auch der nebensächlichste an den unwichtigsten Empfänger, stellte für ihn eine Herausforderung dar, der er sich nicht minder gewachsen zeigen wollte als literarischen Herausforderungen welcher Art immer. Er war organisch außerstande, kurze Briefe zu schreiben, denn sie schienen ihm gleichbedeutend mit unpersönlichen. Er teilte die Menschen in solche ein, die Briefe schreiben konnten, und in solche, die das nicht konnten. Mit diesen trat er erst gar nicht in Verkehr, am allerwenigsten in brieflichen, oder er brach ihn nach kurzem ab. Manch eine verheißungsvoll begonnene Beziehung, so geistiger wie seelischer Art, ist daran zugrunde gegangen, dass seine Briefe schlecht beantwortet wurden. Nicht, dass sie unbeantwortet blieben, dagegen gab es Auskunftsmittel, sondern dass die erfolgte Antwort unzulänglich war. Noch widerborstiger reagierte er, wenn ihm für ein briefliches Beisammensein telefonischer Ersatz angeboten wurde, eine Unart, die zumal unter den Angehörigen des weiblichen Geschlechts bedrohlich um sich greift. 15 Minuten Brief sind mehr als 50 Minuten Ferngespräch, bemerkte er bei solchen Anlässen, und das war dann meistens das Ende der Verbindung, sowohl der telefonischen wie insgesamt. Aber wir sind, kein Wunder bei einem Autor, dem das ja immer wieder selbst passiert, vom Thema abgekommen, von der Tagebucheintragung des jungen Thorberg, die sich auf eben diesen Defekt bezog, auf seinen Hang zur thematischen Dezentralisation und somit auf seine Vielseitigkeit. Der junge Thorberg war damals 16 Jahre alt, besuchte in Prag das Realgymnasium und hatte mit der Mathematik und der darstellenden Geometrie die größten Schwierigkeiten, die nachmals denn auch zu seinem Durchfall beim Abitur und in weiterer Folge zur Niederschrift jenes bis heute tantiemenspendenden Schulromans führten. Dies musste noch rasch gesagt sein, um die unerträgliche Selbstgefälligkeit der nunmehr endlich zitierten Tagebuchnotiz ins rechte Licht zu rücken. Sie lautete: Der Kreis, wie wir aus der darstellenden Geometrie wissen, besteht aus einer Vielzahl unendlich kleiner Seiten. Ich bin so vielseitig, dass ich fürchte, ein ewig purzelnder, niemals Halt findender Kreis zu werden. Das Fatale dieser, wenn auch anfechtbar formulierten Erkenntnis liegt nicht so sehr darin, dass sie sich bereits dem 16-Jährigen erschlossen hat, sondern dass der 60-Jährige sich noch an sie erinnert, ohne in den mittlerweile vergangenen 44 Jahren etwas dagegen getan zu haben. Auch die Zeit, die ihm noch zubemessen ist, wird nicht mehr viel daran ändern. Dem in formaler Hinsicht zweifellos begabten Autor wird allenfalls nachzurühmen sein, dass er sich der Grenzen seines Talents bewusst war, und nachzutadeln, dass er nicht einmal diese ihm bewussten Grenzen ausgefüllt hat. Von seiner Vielseitigkeit verlockt, wollte er in allzu vielen Gegenden der solcher Art umgrenzten Literaturlandschaft siedeln und fand in keiner eine Bleibe. Kaum hatte er sich damit abgefunden, dass ihm die alten lyrischen Formen nicht mehr taugten, verbiss er sich in die alten Formen der erzählenden Prosa, schrieb Novellen wie »Mein ist die Rache« und Romane wie »Hier bin ich, mein Vater« oder »Die zweite Begegnung«. Kaum hatte er aus der Einsicht, dass die moralischen und ideologischen Konflikte unserer Zeit sich im Roman nicht mehr bewältigen ließen, die sinnvolle Konsequenz gezogen, eine kulturpolitische Kampfzeitschrift von scharf antitotalitärer Haltung herauszugeben, trug er den kulturpolitischen Kampf auch schon in die Theaterkritik weiter. Kaum hatte er durch einen vor illustrem Pariser Kreis gehaltenen Vortrag »Y a-t-il une littérature autrichienne?« durch einen akribisch untermauerten Essay über das Selbstgericht in der österreichischen Literatur, durch einen Rundfunkzyklus über das Verhältnis zwischen Deutschen und Österreichern und durch dergleichen mehr, sich zum Verfechter eines neuen österreichischen Selbstverständnisses aufgeworfen, fiel er über die Verfasserin eines vorgeblich jüdischen Witzbuches her, um sie in aller Öffentlichkeit rituell abzuschlachten, erregte Zustimmung und Widerspruch mit Vortragsthemen wie das philosemitische Missverständnis und kehrte die jüdische Komponente seines Wesens so nachdrücklich hervor, dass er immer häufiger als, wie er sagte, Jud vom Dienst zu den einschlägigen Rundgesprächen, Fernsehdiskussionen und Seminaren herangezogen wurde. Kaum hatte er eine Sitzung der Jury für das Berliner Theatertreffen verlassen, unterbrach er seine Rückreise in München, um auf einer Veranstaltung der Katholischen Akademie über den Strukturwandel des Freiheitsbegriffs zu sprechen. Kaum war er mit der Übersetzung eines neuen Satirenbandes von Ephraim Kishon fertig geworden, gab er einen Vortragsabend aus den Werken Herzmanowski-Orlandos und bereitete sich für eine Schallplattenaufnahme von Gedichten Peter Hammerschlags vor. Kurzum, er machte immer zu viel auf einmal. Und da ihm nichts davon überzeugend misslang, hörte er bis an sein Lebensende nicht auf damit. Wie er es unter solchen Umständen fertigbrachte, auch noch die irdischen Freuden des Daseins zu genießen, des Umgangs mit Köchen und Kabarettisten, mit Mädchen und Matronen, mit Theologen und Politikern zu pflegen, allsonntäglich über die Fußballmannschaft der Austria sich violett zu ärgern, ohne darob den Appetit fürs anschließende Nachtmahl einzubüßen, sein Häuschen im Wienerwald zu bestellen und nach einem Haus in Altaussee Sehnsucht zu haben, stundenlang in den sorgfältig gesammelten Bänden der Fackel nach einer Stelle zu forschen, die ihm in einer sprachlichen Entscheidung recht gebe und zwischendurch immer wieder daran zu glauben, dass er jenen Roman, um dessen Willen er überhaupt zu schreiben begonnen hatte, den Roman des jüdischen Minnesängers Süßkind von Trimberg, doch noch schreiben würde. Wie er das alles gemacht hat, ist sein Geheimnis, und er wird es mit ins Grab nehmen. Auf seinem Stein aber stehe, da er es an Unvergesslichkeit mit dem Gastwirt Gschwendtner doch nicht aufnehmen kann, die artverwandte und zugleich symbolträchtige Inschrift: Essen war seine Lieblingsspeise. Essen war seine Lieblingsspeise. Am 15.09.1968 lud der Rias den Schriftsteller Friedrich Thorberg ein, aus Anlass seines 60. Geburtstags biografische Skizzen vorzutragen. Thorberg starb am 10. November 1979 in Wien. In der kommenden Woche begeben wir uns mit Barry Graves nach New York. Freuen Sie sich auf eine musikalische Reise durch die Stadt am Hudson River. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.